Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und heute machen wir mal so ein kommunalpolitisches Novum im Krähennest. Haben wir bisher noch gar nicht gehabt. Es wird wahrscheinlich nicht jeden so ganz interessieren, was in dem kleinen Örtchen Öding passiert, aber das ist etwas, was wir sicherlich innerparteilich auch mal öfter machen können, um auch kommunalpolitische Themen aufs Tablett zu bringen. 2014 folgt die Kommunalwahl und jetzt habe ich die Ehre, hier zusammen mit dem Bürgermeister Fedder zu sitzen. Vielleicht stellen Sie sich mal eben kurz vor. Ja, mein Name ist Christian Fedder. Ich bin seit Oktober 2009 Bürgermeister der Gemeinde Südlohn mit den beiden Ortsteilen Öding und Südlohn. Ja, mache meine Arbeit gerne und freue mich auf das Interview. Ja, ich muss das mal eben kurz ein bisschen zusammenfassen, warum wir heute zusammensitzen. Wir haben die Situation, dass es in Öding ein Baugebiet gibt seit 2006. Dieses Baugebiet wird beworben mit einem großen Schild, 90 Baugrundstücke, und derzeit sind 2 davon bebaut. Da fragt man sich natürlich, also ich werde das jetzt einfach mal ausführen, wenn ich irgendwas Falsches erzähle, korrigieren Sie mich gleich einfach. Seit 2006 sind also nur 2 Häuser gebaut worden und die 88, die fehlen da jetzt noch. Da fragt sich natürlich jeder, warum, und da gibt es viel Hörensagen. Da sprechen wir gleich mal zum Stichwort Transparenz drüber, warum es da so viel Hörensagen gibt. Und das, was man so erzählt, ist, es hat irgendwann mal einen Baustopp gegeben. Der liegt wiederum daran, dass noch von Ihrem Vorgänger damals der Bebauungsplan geändert wurde. Die Änderung des Bebauungsplans hatte zur Folge, dass neue EU-Emissionsschutzrichtlinien in Kraft getreten sind. Das bedeutet wiederum, dass es Auswirkungen hat auf die landwirtschaftlichen Betriebe in der Nähe, die ja imitieren, also stinken. Und dementsprechend könnte sich ein Bürger beschweren und sagen, ja, also das gefällt mir nicht, und gegen den Bauern klagen. Der Bauer sagt, die sind natürlich schon länger da, oder der Landwirt, wir sind schon länger da und haben natürlich einen Bestandsschutz. Das ist alles erstmal nachvollziehbar. Und das hat diesen Baustopp damals ausgelöst. Schlussendlich konnte man sich aber eben leider nicht mit allen Landwirten einigen. Und das hat dann bis zum Tag X, den wir gleich nochmal benennen, Konsequenzen gehabt. Vielleicht soweit erstmal. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Einigermaßen. Ich bin ja Laie, deswegen muss ich das fragen. Also es war schon ziemlich gut. Es ist so gewesen, dass der Bebauungsplan, den mein Vorgänger noch abgeändert hat, diese Änderung wurde beklagt von Landwirten, die halt ihr Unternehmen gefährdet sahen, dadurch, dass die Wohnbebauung näher an ihr Unternehmen, sprich den Betrieb, den Hof, heran wachsen sollte, und haben vom Oberverwaltungsgericht dann Recht bekommen, weil die Emissionssituation, die Sie richtig angesprochen haben, nicht ordnungsgemäß geklärt war. Da hat sich nämlich einiges getan. Das Projekt Baugebiet Burleustraße läuft eigentlich schon, wie ich das in den Akten gelesen habe, seit fast 20 Jahren. Okay. Und es gab halt immer wieder Probleme. Dann wurde das weiter betrieben und dann kam eben das Urteil, worauf dann der Baustopp kam, und dann erfolgte der Bürgermeisterwechsel in 2009, und ich habe das dann zum Anlass genommen, mit den Landwirten zu verhandeln, aber auch bis nach Düsseldorf zum Landtag zu fahren, um zu gucken, was ist mit dieser Emissionsrichtlinie, die nennt man GIL, Geruchsemissionsrichtlinie, kann man da irgendwelche Auslegungshilfen bekommen, kann man das irgendwie vereinfachen, weil auf dem Land, da mut die Kuh, da bellt der Hund und da riecht es auch mal, in der Stadt sind halt andere Gerüche, aber das ist einer Ihrer Mitarbeiter sagte mir, dass Sie hier im Rathaus schon längst erstunken sein müssten, wenn die gleichen Richtlinien hier angewendet würden. Ja, nach der Richtlinie, die ja in Kraft ist, haben wir hier zu hohe Emissionen. Also wir müssen jetzt in dieser Sekunde, wo wir beide hier schön lauschig sitzen, müssten wir eigentlich zugestunken werden, was aber nicht so ist. Das ist ja, Sie müssen das jetzt nicht erklären. Sie sind ja da genauso betroffen. Aber das ist etwas, was für mich als Bürger nicht nachvollziehbar ist. Ich habe früher auch direkt neben dem Acker gewohnt. Also da hat es mehr gestunken als hier. Ja. Aber gut, das muss man wahrscheinlich so hinnehmen, EU-Richtlinie, gut, das ist, ob sinnvoll oder nicht. Das ist nationales Landesrecht, aber in ganz Deutschland gibt es das, in jedem Land. Das ist eine abgestimmte Richtlinie zwischen den Ländern und drückt letztlich nicht Gesundheitsgefährdung aus, sondern Befindlichkeit wie Geruch, riecht, stinkt. Ist erträglich, ist nicht erträglich. Jetzt hat die Gemeinde ja ein gesteigertes Interesse, dass es da zu einer Lösung kommt. Denn es sind eine Menge Kosten über die Jahre entstanden. Ja. Und da ist dann die Frage, was hat das denn gekostet, das Vergnügen? Die genauen Zahlen sind derzeit noch nicht öffentlich, aber ich kann sagen, dass der Rat immer wieder informiert worden ist über den Stand der Verhandlungen und dass die ursprünglichen Forderungen der Landwirte so hoch waren, dass der Rat gesagt hat, nein, zu diesen Konditionen nicht. Und dann bin ich mit den Landwirten in sehr vertrauensvolle Verhandlungen eingestiegen, die auch nicht öffentlich waren, wofür ich auch um Verständnis bitte, weil es letztlich um die Interessen dieser Unternehmer, Bauern und Landwirte sind halt auch Unternehmer, ging. Wir haben dann aufgrund der vertrauensvollen Basis auch Lösungen erreicht, verschiedenster Art. Es gibt also beispielsweise, weil die Gemeinde ja etwas möchte, nämlich das Bauland reif machen, gibt es Lösungen dahingehend, dass Landwirte, die erweitern möchten, beispielsweise Zuschüsse zu emissionsmindernden Maßnahmen wie Wäscher- oder Filtertechnik bekommen. Hier und da haben wir Geld bezahlt oder haben Flächen getauscht, sodass das für die Landwirte vernünftig war und für uns auch in Ordnung ist. Es gab also sehr viele individuelle Lösungen, die letztlich dazu geführt haben, dass die Emissionssituation so stark verbessert werden konnte, dass nunmehr emissionsseitig das Baugebiet passt. Dass ich es also mit einem Bebauungsplan, weil der alte ja aufgehoben worden ist, muss ich einen neuen machen, mit einem neuen Bebauungsplan belegen kann. Und wenn der bestandskräftig ist, dann kann gebaut werden. Okay, bevor wir noch zu den ganzen Details kommen, die ich hier aufgeschrieben hatte, möchte ich nochmal eben auf diese nicht öffentliche Geschichte eingehen. Mhm. Klar, wir Piraten, wir sagen ja immer, es soll möglichst viel öffentlich sein. Ja. Wobei man ganz klar betonen muss, personenbezogene Daten wollen wir nicht öffentlich haben. Also es herrscht natürlich großes Verständnis dafür, dass eine persönliche Verhandlung mit einem Landwirt nicht in die Öffentlichkeit gehört. Aber drumherum gibt es eine ganze Menge. Und deswegen da auch mal die Frage, warum hat der Rat beschlossen, dass die Zahlen, das heißt also die Gelder der Bürger, die ausgegeben werden, in welcher Form auch immer, für den Missstand, den wir da haben, wer auch immer dafür aus der Vergangenheit verantwortlich ist, warum sind solche Zahlen nicht öffentlich? Die Zahlen sind noch vorläufig, sind noch nicht endgültig. Das kann man ja sagen. Und wenn man einmal eine Zahl rausgibt und veröffentlicht, dann wird man daran festgehalten. Außerdem betraf und betrifft es noch laufende Verhandlungen, sodass ich durch die Bekanntgabe von Zahlen sicherlich auch meine eigenen Verhandlungen vielleicht nicht gefährde, aber doch möglicherweise zu erkennen gebe, in welche Richtung an manchen Orten verhandelt wurde. Das wird wahrscheinlich zwischen uns eine grundlegende politische Diskrepanz sein. Mhm. Natürlich kann ich nachvollziehen, dass man eine solche Verhandlung nicht gefährden möchte und dass man auch nicht alles eben, das sind die Punkte, die ich gerade schon angeführt habe, öffentlich machen kann. Aber ich habe jetzt als Bürger auch, und jetzt bin ich mal mehr Bürger als Pirat, den Eindruck, dass man viel mehr öffentlich machen könnte, ohne dass man solche Daten eben gefährdet oder auch Verhandlungen gefährdet. Das ist ja alles nachvollziehbar, vor allem wenn es in den persönlichen Bereich geht. Können Sie sich vorstellen, dass es da vielleicht mal auch durch so komische Menschen wie die Piraten ein Umdenken stattfinden kann, dass man durch Öffentlichkeit auch durchaus mehr Zuspruch erhält, weil natürlich auch Dinge schneller offengelegt und aufgezeigt werden. Denn es laufen ja viele Spezialisten rum, die sich mit Themen auskennen. Das kann sehr störend sein. Also Transparenz und Demokratie ist ja auch ein sehr nerviger Faktor, weil er unheimlich viel Arbeit macht. Aber schlussendlich wollen wir das ja gerne haben. Können Sie sich vorstellen, dass da künftig vielleicht ein bisschen Umdenken passieren kann? Also ich glaube schon, dass ich im Rahmen der datenschutzrechtlichen Möglichkeiten das Ganze so öffentlich wie möglich mache. Ein anderes Beispiel ist Biogasanlage in Südlohn. Da haben wir also alles geprüft an Unterlagen, was da war. Auch das ist ein Projekt, was ich übernommen habe vom Vorgänger. Und da haben wir hunderte von Seiten ins Netz gestellt, um den Bürgern Transparenz zu vermitteln, um auch klar zu machen, es gab ja auch eine Bürgerinitiative, mit der ich regelmäßig gesprochen habe, denen ich auch Informationen gegeben habe, wo ich wirklich die größtmögliche Transparenz immer vor dem Hintergrund des Rechts gegeben habe. Hier im Bereich Bulowstraße West ist eben wirklich so, das Projekt läuft sehr lange. Dann kam der Knall mit dem Urteil. Danach war erstmal Stillruhe der See, da passierte nicht viel. Dann habe ich die Verhandlungen aufgenommen und das Verhandeln, da bitte ich dann auch um Verständnis. Vielleicht bin ich da auch berufsgeschädigt. Als Anwalt bin ich halt immer zur Vertraulichkeit verpflichtet. Früher war ich Anwalt und jetzt bin ich halt Anwalt der Gemeinde als Bürgermeister. Und möchte schon darstellen, was wie gelaufen ist. Es hat allerdings fast nur in den Printmedien sein Echo gefunden. Nicht so sehr, das muss ich zugeben, im Internet. Das hätte man vielleicht auch gemeindlicherseits noch besser darstellen können. Da ist sicher ein Punkt, wo man verbessern kann. Dafür bin ich auch sehr offen. Und dennoch muss ich immer aufpassen, was ist mit Datenschutz, was ist mit meinen noch laufenden Verhandlungen. Wir sind ja auch Datenschützer, das darf man ja auch nicht vergessen. Deshalb ist da der Spagat so, und ich kann die Piraten auch verstehen, ich kann auch andere verstehen, die also gerne wissen wollen, was ist denn da jetzt los. Das ist gut, dass die Piraten dieses Thema immer wieder. Also nichtsdestotrotz haben sich ja sofort bereit erklärt, dieses Gespräch zu führen. Ja. Und so einiges ist für mich jetzt ja schon erhellend. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Ja. Ja. Ja, die Bürgerinnen und Bürger wollen das ja auch. Das ist, sag ich mal, gut, dass die Piraten das hochbringen, das Thema. Aber die Bürger, denke ich mal, wollen sowas auch. Was habe ich denn jetzt als Bürger falsch gemacht, der nur so, der eben alles nur von Hörensagen kennt und durchaus mal einen Zeitungsbericht erwischt hat? Ich erinnere mich an Dezember 2011, wo es dann hieß, dass sich die Kräne dann bald drehen werden. Mhm. Das ist ja so die geflügelte Redewendung, die wir öfter hören. Ja. Und jeder Bürger, mit dem ich spreche über das Thema, sagt mir, ja, er hat gehört, aber er weiß es nicht genau. Das finde ich einen Zustand, der ist äußerst unglücklich und ich kann aber jetzt nicht mal sagen, woran das liegt. Sind wir Bürger, haben wir uns zu schlecht informiert oder was haben wir angestellt? Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist teilweise problematisch, klare Zeitansagen zu machen. Sprich, das kann man ja verstehen. Ja. Nächste Woche 3 Uhr dreht sich der Kran, das kann ich nicht machen, weil ich, selbst nachdem der Verhandlungserfolg gemeinsam mit den Landwirten da war, noch wieder ein abschließendes Emissionsgutachten machen musste. Ich musste Artenschutzgutachten machen, ich musste Lärm beachten. Das heißt, da musste ich weitere Gutachten in Auftrag geben, um einen möglichst rechtssicheren Bebauungsplan aufstellen zu können. Das heißt, im Jahr 2012 wurde die Zeit genutzt, wiederum für interne Hintergrundarbeit, um zu sehen, bekomme ich jetzt die Voraussetzungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes zusammen, und die Ergebnisse liegen jetzt fast alle vor, sodass ich weitermachen kann, und dann kann ich sagen, dass das Bauleitplanverfahren, sprich die Aufstellung des Bebauungsplanes, notwendig öffentlich ist, und das wird auch in der öffentlichen Sitzung im Rat besprochen. Die Sitzungsvorlagen werden öffentlich ins Netz gestellt. 10 Tage vor der Ratssitzung geht die Post an die Ratsmitglieder spätestens, und dann wird es auch am selben Tag oder einen Tag später im Netz hochgeladen, was den öffentlichen Teil betrifft, wozu diese Bauleitplanung, sprich der Bebauungsplan Bulow West, gehört. Und da kann man dann sehr genau nachlesen, wie das jetzt funktionieren soll. Noch schöner ist dann, wenn man sowas als Aufzeichnung selbstverständlich hören kann irgendwann mal. Ja, das wäre dann noch mehr Barrierefreiheit, wenn man also ein Tondokument hat, was man auch ins Netz stellt. Deshalb finde ich das gut. Sie werden das ja auch sicherlich ins Netz stellen als Wort. Natürlich, klar, das ist ja genau der Hintergrund. Ja, wenn man sich, es gibt verschiedene Konsumformen, wie ich News zu mir nehme. Und ich bin einer der Konsumenten, die, wie viele andere auch, aber eben nicht alle, die ganz gerne hören und natürlich auch die Zeit im Auto dafür nutzen. Deswegen ist sowas natürlich auch ein Stück Barrierefreiheit und Möglichkeit und Zugang für Menschen, die da eher ihren Schwerpunkt, was die Informationsgier angeht. Ja, das ist sicher eine gute Anregung, die ich mal mit meinen IT-Leuten bespreche. Ob wir das auch ich auch unterstütze Sie da gerne. Ich kann Ihnen sagen, so ein Gerät, und das ist schon ein recht gutes, kostet 170 Euro. Das würde das Budget wahrscheinlich noch schaffen, und das braucht man auch nur auf den Tisch legen. Das ist sehr simpel. Ja, okay. Also, digital diktieren tun wir schon. Achso, das wird aufgezeichnet werden, die Sitzungen? Nein, die Sitzungen werden noch nicht aufgezeichnet. Dazu müssen wiederum die Ratsmitglieder ihr Einverständnis erklären. Ich könnte halt Dinge wie Protokolle oder wie andere Informationen aufzeichnen und dann ins Netz stellen. Die Ratssitzungen selbst werden derzeit noch nicht aufgezeichnet. Es gab durchaus mal das Ansinnen, ich bin seinerzeit an die Ratsmitglieder angetreten und habe gesagt, wir brauchen keine Papierform mehr, wir können das alles elektronisch. Das wird jetzt auch umgesetzt. Aber die Ratssitzungen, soweit sind wir noch nicht, werden also noch nicht aufgezeichnet oder per Stream ins Netz gesetzt. Das ist sicherlich für die Zukunft etwas. Derzeit ist es bei uns noch nicht so. Ja, aber das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das gemacht wird. Das ist ja auch eine Anregung. Wir hoffen natürlich, dass sowas künftig möglich ist. Denn für den Bürger heißt ja Teilhabe eben, selbst wenn eine Sitzung öffentlich ist, dann hat erstmal nicht jeder zu einer gewissen Uhrzeit Zeit. Und zum Zweiten gibt es ja auch eben Menschen, die gar keine Möglichkeit haben, eine solche Sitzung zu besuchen. Also insofern natürlich das als Anregung. Geht aber tatsächlich ein bisschen von dem eigentlichen Thema ab. Aber gut, wir haben ja keine begrenzte Sendezeit, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Gut, ich würde jetzt gerne mal zu den einzelnen Themen kommen, die Bürger hier so angefragt haben. Erstmal die Kernfrage, was ich eingehend schon gesagt habe. Es wurde ein neuer Bebauungsplan damals erstellt, was ja das alles ausgelöst hat. Warum ist das gemacht worden? Es gab einen alten Bebauungsplan aus 1988 und soweit ich das erinnern kann, sind 4 Änderungen daran vorgenommen worden und die 4. Änderung war diejenige, wo nochmal Änderungen zur Umsetzung des Bebauungsplanes eingetragen worden sind. Das ist auch beschlossen worden. Und diese vierte Änderung wurde dann von angrenzenden Bürgerinnen und Bürgern beklagt, weil die eben gesagt haben, wir Landwirte fühlen uns durch diese Planung in unserer Existenz bedroht letztlich. Das ist so, um das mal unjuristisch zu sagen, der Hintergrund. Und aufgrund der vom Gericht festgestellten, nicht umfassend genug erfolgten emissionstechnischen Abfrage der Situation wurde dann auch gesagt, ja, diese vierte Änderung des Bebauungsplans ist nicht in Ordnung, ist rechtswidrig, sagt dann der Jurist. Und deshalb ist dieses Stück jetzt weg. Das heißt aber auf Deutsch, wir müssen einen neuen Bebauungsplan quasi aufstellen, um das, was wir dort wollen, auch realisieren zu können, unter Einbeziehung sämtlicher, auch EU-rechtlich inzwischen stark aufgekommener Positionen, wie etwa Artenschutz, Geruch natürlich, Lärm. Das muss man dann alles gutachterlich vorprüfen und dann in die Gründe und Erwägungen zum Bebauungsplan einfließen lassen. Okay. Ja, das war erstmal die Ausgangslage. Warum ist das eigentlich so, warum ist das eigentlich so erfolgt, wie es denn dann erfolgt ist? Von diesen 90 Grundstücken, über die gesprochen wird, bleibt es bei diesen 90 Grundstücken oder wird es mehr, wird es weniger? Es werden circa 10 mehr. Aufgrund der Verhandlungen konnten wir die Emissionssituation so verbessern, dass also jetzt noch Flächen dazu gibt. Das heißt, die Anzahl der möglichen Bebauung hängt ab von dieser Emissionsschutzrichtlinie? Nein, das hängt davon ab, wie die tatsächliche Emission ist. Das kann, oder so, ja. Aufgrund der Großemissionsrichtlinie wird halt berechnet mit Computersimulationen, beispielsweise von welchem Hof welche Emission ausgeht und welche Emission dann quasi im Baugebiet ankommt. Und durch die Verhandlung konnte eben erreicht werden, dass eine Senkung stattfindet, die es erlaubt, die Grenze des Bebauungsplangebietes etwas größer zu ziehen. Ah, okay. Dann hat mich die Information erreicht, dass wohl von einer, ja, ich darf so sagen, von der Volksbank ein Baugrundstück angeboten wird für 150 Euro den Quadratmeter. Das hat wohl für Irritation gesorgt. Können Sie da was zu sagen? Das wird dann eine Fläche sein, die im Privateigentum ist. Wir haben den Preis jetzt noch nicht festgesetzt. Wir haben intern natürlich berechnet, welche tatsächlichen Kosten entstanden sind, inklusive beispielsweise der Anwaltskosten, der Gutachterkosten etc. Sie haben also eine Vollkostenrechnung gemacht und haben rausgekriegt, dass Sie 500 Euro den Quadratmeter haben müssen. So ja, schlimm ist es, so, ja. Möge mir das jetzt verzeihen. Ja, so schlimm ist es nicht. Und diese Berechnung haben wir dem Rat an die Hand gegeben und der Rat muss jetzt darüber entscheiden, welcher Preis letztlich dem Bürger angeboten werden soll. Das heißt, die Gemeinde möchte ja, und das möchte auch der Rat, den Bürgern bezahlbaren Wohnraum anbieten, bezahlbares Eigentum. Und da kann es dann durchaus sein, dass eine gewisse Investitionssumme bei der Gemeinde verbleibt, um einen für die Bürgerinnen und Bürger vernünftigen Baulandpreis zu erzielen. Wo sind jetzt hier die Grundstückspreise üblicherweise? In welcher Höhe? Also privat kann das natürlich deutlich abweichen nach oben. Wir verkaufen in Südlohn im Baugebiet Eschke für 90 bzw. 105 Euro, je nach Vergabekriterien, Erfüllung. Das werden wir hier sicher nicht realisieren können. Also die Gemeinde will schon günstiger anbieten als der freie Markt. Hier im Ortsteil Oeding wird derzeit sicherlich deutlich mehr als 130, eher 140 Euro gezahlt, aber von privat. Das geht auch weiter nach oben und wir wollen natürlich versuchen, dass es nicht weiter hochgeht, dadurch, dass wir dann wieder etwas bezahlbareren Wohnraum anbieten oder Grundflächen, um Eigentum zu schaffen. Jetzt ist ja durch diese ganze Geschichte, auch nicht durch Sie zu verantworten, ein Schaden entstanden, der immens ist, wo Sie sagen, den können wir noch nicht öffentlich beziffern. Gibt es denn eine Chance, als kostenneutral wird man das wahrscheinlich aber nicht hinbekommen. Da wird ja ein Schaden am Ende überbleiben, das ist ja von auszugehen. Also sagt mir so mein rechnerisches Gefühl. Ja, es wird eine Summe übrig bleiben, die von der Gemeinde zu tragen sein wird. Ich würde das aber nicht unbedingt als Schaden sehen, sondern einfach als Investition in die Ansiedlungspolitik. Das sind natürlich, muss ich gar nicht drum herum, es sind Mehrkosten, die nicht geplant waren und Da sagt der Jurist doch dann Schaden, oder? Nicht unbedingt. Es ist schon so, dass sowieso Kosten dadurch entstanden wären, wenn man also seinerzeit noch mehr Gutachten gemacht hätte, um sicherer sein zu können. Mhm. Die Geruchsemissionsrichtlinie gibt es noch nicht so lange, da sind auch noch nicht so viele drauf verklagt worden. Man hätte halt noch mehr Gutachten im Vorfeld machen können, das heißt, diese Kosten wären ohnehin entstanden, ob die jetzt, wenn sie damals nicht so gemacht worden sind, jetzt entstehen oder damals, werden sowieso Kosten. Können Sie denn sagen, was so Gutachter kosten, was für Posten das ist so an Geld, ohne den jetzt auf einen Euro festzulegen, dass man mal eine Vorstellung hat, was kostet so ein Gutachten? 5 Euro, 500 Euro, 50.000 Euro? Also bei Artenschutz ist man schnell in der, für diese Größenordnung, für diese Fläche, sind ja mehrere Hektar, die dann untersucht werden mit umliegenden Gebieten, das sind schnell fünfstellig, auch bei der Geruchsemission ist man schnell fünfstellig im gutachterlichen Bereich. Und wenn man dann mehrere braucht oder sich die Verhältnisse ändern, dadurch, dass man verhandelt, muss man wieder nachbegutachten. Oder wenn in einem Gutachten rauskommt, dass noch bestimmte Dinge geändert werden müssen, geht das natürlich auch wieder in die Kosten. Dann hat man Rechtsberatungskosten, weil das so ein spezielles Gebiet ist, die Bauleitplanung, dass man das nicht mehr mit unserem kleinen Stab, wir haben einen Planungsingenieur, das kriegt man dann nicht hin, da braucht man einen Anwalt oder eine Kanzlei, die sich ständig damit beschäftigt, weil auch da in der Rechtsprechung zur Bauleitplanung viel passiert. Ich darf dann nur mal Datteln erwähnen, wo dann... Oh, das ist ein Lieblingsthema von mir. Ich habe versucht, Datteln abzureißen, ja? Ja, und da ist es eben auch so gewesen, dass sicherlich ein größerer Stab an Menschen daran beteiligt war, den Bebauungsplan aufzustellen, und das hat ja letztlich auch nicht hingehauen. Naja, aber Datteln ist eine Situation, das Ding steht eigentlich, und das ist für mich als Nichtjurist nicht mehr nachvollziehbar, wenn die höchste Instanz urteilt, dass das Ding ohne Baugenehmigung da steht, da fragt man sich als Bürger, warum darf dieses Ding da immer noch stehen, während man mein Privathaus wahrscheinlich abgerissen hätte? Also zumindest spätestens nach so einer Instanz, wie es dann da passiert ist. Und man hat da bei Datteln ja schon das Gefühl, obwohl ich weiche gerade wieder ab, aber man hat bei Datteln schon das Gefühl, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Aber da hatten wir ja auch noch so Aussagen von einem Herrn Trittin, der gesagt hat, ich reiße das Ding ab, ich kümmere mich darum. Nach der Wahl war das dann nicht mehr so ganz so. Aber gut, es soll so manchen Politiker geben, der so manche Aussage vergisst. Ja. Ja, es gibt durchaus juristisch gesehen auch Ermessen. Das heißt, wenn also eine Möglichkeit besteht, das doch noch hinzubekommen, das wird ja dort versucht. Das kann ich aber auch in anderen Bereichen sagen. Ich arbeite sehr gut mit dem Kreis Borken zusammen. Die gehen da schon mit Augenmaß dran und nicht mit der Axt an diese Thematik. Das ist der Eindruck, den ich übrigens in der Tat tatsächlich seit 2010 habe. Also das kann ich soweit bestätigen. Als Zwischenfrage... Also irgendwer wird doch irgendwann mal da einen Fehler gemacht haben. Also die Frage müssen Sie jetzt nicht beantworten. Aber ist der Fehler grob einzuschätzen oder sind das Dinge, wo man sagen muss, das passiert nun mal? Also ich weiß es jetzt nicht, wer denn irgendwann mal dafür verantwortlich war. Ja, wenn ein Bebauungsplan aufgehoben wird, steht fest, dass etwas falsch gelaufen ist. Ich habe mich jetzt mehr mit der Gegenwart beschäftigt als mit der Vergangenheit. Ich bin von der Situation ausgegangen, wie sie war, nämlich der Bebauungsplan ist rechtswidrig, also muss ich einen neuen machen. Es lag vor allem an der Geruchsemissionssituation und möglicherweise daran, dass das gutachterlich nicht genügend hinterfragt worden ist. Das mag aber wiederum daran liegen, dass auch diese Giel ständig in Änderung begriffen ist. Also in meiner Zeit, jetzt 3 Jahre, haben sich bestimmte Bewertungsrahmen oder Bewertungsschemata auch wieder verändert. Da muss man immer aktuell darauf reagieren. Und das war... Also auch Juristen schützt nicht davor, man muss eigentlich jedes Mal Gutachten einholen, um auch ganz sicher zu gehen. Ja, das ist so. Und es ist, wenn ich das so sagen darf, früher nicht so wahnsinnig hoch eingeschätzt worden, weil die Leute hier halt sagen, auf dem Dorf, da riecht es halt mal. Aber wenn es dann eben um die Existenz oder zumindest um die Erweiterungsmöglichkeiten oder um die Perspektive eines Unternehmens geht, schaltet man schon mal Anwälte ein, die sich mit sowas auskennen, und dann finden die natürlich möglicherweise. Ja, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal das Stichwort Gerüchte, denn da wird ja viel geredet und da wird über Ungerechtigkeiten gesprochen. Ob die dann alle mal so der Wahrheit entsprechen, werden wir dann ja gleich mal hören, also zumindest grob. Okay, dann ist ja auch die Frage gestellt worden, wird es eine Bürgeranhörung geben? Wahrscheinlich, jetzt muss ich selber sagen, weiß ich nicht genau, worauf die Frage abzielt. Ich vermute mal, es wird dann um die Aufteilung der Grundstücke gehen. Ein Großteil gehört ja der Gemeinde von dieser Gesamtfläche. Etwa die Hälfte. Die Hälfte etwa. Und das ist sicherlich ja in der Hoheit der Gemeinde festzulegen, wie das aufgeteilt wird. Alle anderen Grundstücke sind festgelegt, wem sie gehören, wo sie liegen, da gibt es ja dann nichts dran zu rühren. Oder wird dann noch getauscht oder... Das ist privat natürlich möglich. Der private Eigentümer kann mit seinem Eigentum in relativ großem Umfang machen, was er möchte im Rahmen der Gesetze. Da ist er also frei, beispielsweise selber zu bauen und zu vermieten oder Grundflächen zu verkaufen, größer oder kleiner das zu machen. Das ist möglich. Es wird insofern eine Bürgerbeteiligung geben im Bebauungsplanverfahren. Der Bebauungsplan wird also ausgelegt, so nennt man das, zur Einsichtnahme. Dann können die Betroffenen sich das angucken. Wie erfahre ich denn, wann der ausgelegt wird? Das wird in einer Ratssitzung öffentlich beschlossen. Dann wird es im Amtsblatt veröffentlicht und wir stellen das üblicherweise auch ins Netz, dass Auslegungsfristen dann bestehen. Die sind auch nicht 2 Tage, die sind üblicherweise mehrere Wochen. Und dann kann man Einsicht nehmen und sagen, bin ich mit einverstanden oder bin ich nicht mit einverstanden, weil. Das sind also die Möglichkeiten, die das Gesetz auch vorgibt. Und insofern gibt es eine gesetzliche Transparenz, das ist auch wichtig, zu sehen, da passiert was in meinem Umfeld. Ich möchte im Vorfeld informiert sein und wissen, was könnte da kommen und kann ich Einfluss nehmen. Also die Frage können Sie mit Ja beantworten. Der Bürger hat dann eine Chance, in einem gewissen Maße Einfluss zu nehmen auf die Aufteilung. Okay. So, soweit es eben die privaten Flächen geht. Dann da habe ich hier noch die Frage stehen, Anschlussstraße des Neubaugebiets an den Ortskern über die Schlinge, wann und wo geplant? Da ist eine Straße in Planung, wir sind mit Grundstückseigentümern im Gespräch. Auch da gilt immer, dass die Gemeinde hier mit Eigentümern verhandeln muss, um in den Besitz oder das Eigentum von Flächen zu kommen, um dann die Straße zu bauen. Ich kann einen genauen Zeitplan noch nicht vorstellen. Wir sind ja parallel an der Umgehungsstraße, die ja sozusagen das Baugebiet in den Arm nehmen wird, irgendwann noch mit dem Landesbetrieb Straßen dabei, das Ganze weiter zu bearbeiten. Das soll also eine Straße sein, die dann vom Ortskern quasi rausgeht zur Umgehungsstraße, an der westlichen Seite des Baugebietes vorbei sozusagen. Und da, wie gesagt, bin ich in Verhandlungen. Da bin ich dann wieder für die Intransparenz um Verständnis, weil ich da in Verhandlungen bin. Gut, da sind wir aber wieder bei den privaten Daten. Ne? Ja. Ja, nochmal, ich muss nochmal auf die Grundstückspreise zurück. Da ist die Frage aufgekommen, ob die Preise, die sich hier ergeben, auf das Baugebiet in Südlohn eine Auswirkung haben. Also will man die Frage, will man das so ein bisschen aufteilen, damit es hier nicht ganz so teuer wird, müssen die in Südlohn halt auch ein bisschen mehr bezahlen oder hat das keinen Zusammenhang? Zunächst ist das unabhängig voneinander, aber im Rat kam diese Idee, im Rat wurde diese Idee schon mal geäußert. Problem kann eben sein, dass das Baugebiet in Südlohn schon fast voll ist, da sind nicht mehr viele Grundstücke frei. Das heißt, die Umlegung wäre wahrscheinlich... Dann wären wir bei den 500 Euro den Quadratmeter dann, ja. Ja, da müsste man dann so viel Geld nehmen, dass die Grundstücke nicht mehr verkäuflich wären. Man kann also nicht auf ein paar Grundstücke aufteilen, was man vielleicht auf 100 aufteilen könnte. Und insofern wird das faktisch schwierig sein, Südlohn damit einzubeziehen. Ich glaube auch, dass die Bürger ein bisschen Sicherheit brauchen, wenn wir für dieses Baugebiet in Südlohn den und den Preis festgesetzt haben und fast alle Grundstücke sind schon verkauft. Dann würden sich die, die sich jetzt noch interessieren, vielleicht auch fragen, warum wir jetzt mehr. Ja, jetzt kommen wir schon zu meiner abschließenden Frage, die ich jetzt so ein bisschen mal in den Boulevard schiebe, sag ich mal. Da gibt es dann eben Gerüchte, dass die einen Landwirte, erstmal noch mal die Frage vorab, wie wurden Landwirte denn entschädigt? Am Anfang haben Sie es schon mal ein bisschen erläutert. Also es wurde versucht, eine einvernehmliche Lösung dahingehend zu finden, dass Emissionen, die beispielsweise von dem einen oder anderen Hof ausgehen, reduziert werden. Und für diese Reduzierung, sprich die Möglichkeit der Gemeinde da, dann das Bebauungsplangebiet hinzubekommen, hat der Landwirt dann etwas bekommen, was ihm hilft, sein Unternehmen, seinen Betrieb weiterzuführen, gegebenenfalls auch zu erweitern. Und das waren sehr viele individuelle Lösungen, also von Grundstückstausch über Unterstützung bei Filtertechnik für den Neubau von Ställen bis hin zu Aufgabeentschädigung oder Teilaufgabeentschädigung ist da alles möglich gewesen und wurde auch verhandelt. Okay. Da kamen die Gerüchte auf, dass der eine Landwirt mit 1:7 entschädigt wurde. Heißt also, für einen Quadratmeter Land, was er gibt, bekommt er 7 Quadratmeter zurück. Und es sei sehr ungerecht gewesen, denn andere Landwirte haben das nicht bekommen. Was wiederum, jetzt muss man auch mal die Sichtweise mancher Bürger erklären, es gibt ja die Sichtweise... des Landwirtes, die Sichtweise des normalen Anwohners. Mhm. Der normale Anwohner sagt natürlich, der klagt ja eh nur, weil er ja Geld haben möchte. Mhm. Es geht gar nicht um den Fortbestand des Unternehmens. Und der Landwirt sagt natürlich, Moment, ich habe hier schon immer meinen Hof gehabt, jetzt kommt ihr mit euren Bauten um die Ecke und sagt, vielleicht irgendwann darf ich meinen Betrieb nicht fortführen. Also da kann man ja beide Seiten grundsätzlich erstmal verstehen. Und obendrauf kommen dann diese Gerüchte mit den Ungerechtigkeiten, dass deshalb sich alles verzögert, weil einer schlechter entschädigt werden sollte als der andere. Also wir haben eine Matrix aufgebaut, die eine Gleichbehandlung der Landwirte sicherstellt. Ist die öffentlich? Nein, die ist natürlich nicht öffentlich, weil das Teil der Verhandlung ist. Du musst fragen, Matrix bedeutet in dem Fall, die ist aber anzuwenden auf jeden Landwirt, ja, und also ohne einen Namen. Ja, wir haben also ein, wenn man das so will, ein Grundkonstrukt für die Verhandlung, für die Verhandlungsebene geschaffen. Mhm. Und dann haben wir mit den Landwirten verhandelt. Es ist natürlich nicht so, dass jeder das Gleiche bekommt, weil die unterschiedlichen Landwirte unterschiedlich emittieren und unterschiedliche Maßnahmen macht. Aber das, sag ich mal, die Formel der Entschädigung ist für alle gleich. Es gab halt Variablen. Ja, wir haben weitgehend mit den Landwirten Vertraulichkeit vereinbart. Weil was nachvollziehbar ist. Ja, ne? Und deshalb ist auch diese Frage eben so zu beantworten, dass das zwischen Vertragsparteien, nämlich denjenigen Landwirten, die mit uns einen Vertrag haben, und uns, ist das vertraglich so vereinbart, dass Stillschweigen. Aber dieser Schlüssel, der wäre doch interessant zu wissen, wie an so etwas herangegangen wird. Also wenn es einen Schlüssel gibt, dass man sagt, man hat den Faktor, da brauchen wir jetzt nicht auch im Detail eingehen, aber ich habe den Faktor einmal, wie viel emittiert der ein Landwirt, spielt eine Rolle? Einer von, ich glaube, wie waren es eigentlich, 12? Das ist eine Zahl, die mir im Kopf rumschwebt. Ja, es sind, glaube ich, wir haben Verträge mit etwas weniger als 12. Okay. Kannst du jetzt auswendig ungefähr, also sagen wir 10, wie auch immer. Also es sind dann 10 Leute, dann kann ich ja keinen Rückschluss auf einen einzelnen Betrieb nehmen. Aber diese Faktoren, die könnten ja durchaus öffentlich sein und nachvollziehbar. Denn da haben wir dann nämlich den Faktor Gerücht, der eine kriegt 1:7 und der andere kriegt nichts. Mhm. Und jetzt war mir nicht bewusst, dass denn die Emissionen da vielleicht eine Rolle spielen. Mhm. Ich glaube, das ist nicht jedem Bürger bewusst und so entstehen natürlich durchaus Gerüchte. Ja. Es geht natürlich um die Emissionen und um die Erhaltung auf der anderen Seite des Betriebes. Emissionen für die Gemeinde, um das Baugebiet flott zu machen, und Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe, die Betriebe rentabel fortzuführen. Das sind die beiden Positionen, von denen man ausgeht, und dann sieht man die Interessen. Mhm. Welches Interesse hat beispielsweise der Landwirt daran, einen Stall zu vergrößern oder vielleicht sogar die Tierhaltung aufzugeben? Und so ist dann verhandelt worden mit für uns dann eben Parametern, die auch durch den Rat gegangen sind oder im Rat bekannt waren, weil ich da auch mit dem Rat zusammen das machen möchte. Und immer noch haben wir eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, wenn die Ratsleute das wissen und mitentscheiden, ist letztlich auch zumindest nach meinem Demokratieverständnis durchaus gesichert, dass ich hier nicht alleine die Dinge einfach durchziehe, sondern dass das wirklich mit dem Rat abgestimmt ist und im Zweifel auch zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger erfolgt. Okay, dann kommt jetzt meine letzte Frage an Sie, die ultimative, für die Sie natürlich privathaftend einstehen. Wann dreht sich der erste Baukran? Ich würde mir wünschen, dass das noch in diesem Jahr passieren kann. Das hängt allerdings davon ab, wie schnell wir jetzt den Bebauungsplan rechtskräftig hinkriegen. Wie gesagt, die Gutachten liegen fast alle vor, da müssen wir noch juristisch das Ganze formulieren und in trockene Tücher packen. Danach besteht, das ist juristisch wieder so, immer die Möglichkeit, dass man dagegen klagen kann, gegen einen Bebauungsplan. Dann müssen wir eine Frist wahrscheinlich abwarten. Dann müssen wir Fristen abwarten, und wenn dann keiner klagt, meine ich, dass es dies ja noch möglich sein müsste, den Grundstücksverkauf zu beginnen, weil bislang haben wir also nachdem das Baugebiet still liegt, kein Grundstück verkauft, weil ja die Bebauungsplansituation zumindest unklar war. Und für einen Eigentümer, der etwas kauft, wo er noch nicht weiß, ob er und wann er dann bauen kann, ist es auch nicht attraktiv zu kaufen. Und wir haben dann einfach beschlossen, wir verkaufen erst wieder, wenn der Bebauungsplan steht. ich würde mich über eine E-Mail und Anruf freuen, wenn es irgendwas Neues gibt. Das können wir dann ja auch mal mit einer 5-Minuten-Geschichte machen. Das muss ja nicht immer gleich eine ganze Stunde dauern oder eine halbe. Mhm. Ich sehe jetzt gerade die Uhr nicht. Ja, Herr Fedder, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das meiste war sehr erhellend. Ich habe einiges dazugelernt. Ein paar Dinge wussten wir natürlich schon. Aber das, was wir wussten, war Hörensagen. Und jetzt wissen wir zumindest, wie es denn wirklich ist. Vielen Dank. Ich danke auch. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.